Don't Stop, einer der größten und bekanntesten Hits von Fleetwood Mac. Und man soll ja im Radio keine Wetten eingehen, wo man 30 Sekunden später schon merkt, dass man sie möglicherweise verloren hat. Aber ich wette jetzt mal, dieses Stück war gestern zu hören in der Lanxess Arena in Köln, wo Fleetwood Mac das einzige Deutschland-Konzert ihrer aktuellen Tournee gegeben haben, umgeben von Leuten, die mindestens 75 Euro bezahlt haben. So viel haben die billigen Plätze gekostet unterm Dach. Die besseren kosteten deutlich über 100. Das Ganze sollte aber auch eine Sternstunde der Rockmusik werden, hat der Veranstalter versprochen. Und wir wollen das jetzt überprüfen mit unserem Musikkritiker Fabian Elsässer. Schönen guten Morgen, Herr Elsässer. Guten Morgen, Herr Kassel. Haben Sie eine Sternstunde der Rockmusik erlebt gestern? Sternstunde ist vielleicht etwas übertrieben, Veranstalter-Sprech. Es war zuerst mal, das kann man auf jeden Fall sagen, eine Geschichtsstunde, nämlich darin, wie viele Hits Don't Stop haben sie natürlich gespielt, diese Band hatte und überhaupt, wie viele gute Songs sie in dieser klassischen Besetzung geschrieben hat. Also Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie und Christine McVie. Außerdem war das, fand ich, eine Lehrstunde, wie man so ein Konzert aufbaut. Es begann völlig unspektakulär, ohne Orchester-Intro, ohne Vorspannfilm auf den Videowänden, sondern einfach nur Licht aus. Dann waren sie schon auf der Bühne, haben mit einem relativ langsamen Titel begonnen, The Chain von dem Rumors-Album, kein Hit eigentlich. Dann haben sie sich immer weiter gesteigert musikalisch und die Lichteffekte und Dia-Einblendungen und animierten Grafiken, was es da alles gab, das wurde dann dementsprechend auch immer aufwendiger. Es waren aber vor allem 2,5 Stunden ohne Pause, ohne Ermüdungserscheinungen mit 3 Sängern und Sängerinnen, die sehr gut bei Stimme waren und dabei sind die Musiker ja schon alle Ende 60 und Christine McVie sogar schon 71, der man das am wenigsten anmerkt. Also vielleicht eine Oldie-Show, aber ich muss ganz persönlich sagen, ein hervorragendes Konzert. Das heißt, das macht den Reiz dieser Band live aus, dass die eigentlich nicht viel Spezialeffekte nötig haben? Doch, das kann man, glaube ich, so sagen. Es ist wirklich die Musik. Das ist, glaube ich, der Reiz. Es sind 3 Hauptsongschreiber, also Nicks, Buckingham und Christine McVie, auch gleichberechtigt, die aus unterschiedlichen Ecken kommen. Also das ist ja eine britische Hälfte der Band und eine amerikanische Fraktion mit Buckingham und Nicks, die da unterschiedliche Stile haben einfließen lassen und irgendwie diesen sehr griffigen Pop-Rock-Sound, der auch dieses Adult-Orientated Radio, wie man es mal genannt hat, in den 80ern maßgeblich mitgeprägt hat, eben geschaffen haben. Ich glaube, es sind wirklich die zeitlosen Songs, die man immer hören kann. Sie haben ja 2, 3 schon erwähnt, aber was wurde denn insgesamt gespielt an Songs gestern? War das ein Best-of oder gab es auch mehrere Überraschungen? Wenige Überraschungen. Es konzentrierte sich schon auf die großen Hits, also Don't Stop, Dreams oder aus den späten 80ern Little Lies. Und das war aber für mich eine Überraschung. Den Song mochte ich zum Beispiel nie. Und live ging das aber auf einmal. Denn das war das Schöne. Also es war alles etwas rauer, etwas kraftvoller. Das ist dann schon trotz des Alters und ja auch der Professionalität eine Band, die lebt, die auch mal leichte Fehler macht und die auch zulässt. Also Mick Fleetwood, der Schlagzeuger, ist so der Prototyp eines Trommlers. Hyperaktiv, ein Mann wie ein Baum. Und der tut sich mit den gemächlicheren Tempi manchmal ein bisschen schwer. Und wenn er dann zum Beispiel zu langsam anfängt und dann zu viel Gas gibt, dann stellt sich die Band sofort drauf ein und man sieht, die kommunizieren blind. Also das war vielleicht die eigentliche Überraschung bei den Songs weniger. Was komplett gefehlt hat, waren Verweise auf die frühe Ära. Also Fleetwood Mac haben ja mal als weiße britische Bluesband angefangen, noch mit Peter Green. Und früher haben sie zumindest mal Peter Greens Oh Well gespielt und den Song habe ich wirklich vermisst. Ich habe Little Lies erwähnt, das ist aus den 80ern, Tango in the Night, so richtig erfolgreich waren Fleetwood Mac ja schon lange vorher, haben 1969 sogar mal mehr Platten als die Beatles und die Rolling Stones verkauft, haben aber auch ihren Erfolg bezahlen müssen mit ziemlich viel Streit. Die Band war dann irgendwann ganz und gar zerrüttet. Sind denn die Musiker mittlerweile, wie soll ich das sagen, altersweise geworden oder wie haben die sich gestern gegeben? Das ist genau das Wort, altersweise. Da stehen ja 3 Ex-Paare auf der Bühne, also John und Christine McVie, dann Buckingham und Nicks und Fleetwood und Nicks waren ja auch mal liiert, aber das ist lange her, so scheint man das auch in der Band zu sehen, wobei Buckingham das auch an einer Stelle mal so sagt, in der Ansage, die Höhen und Tiefen, die sind wohl das, was uns ausmacht. Es ging also sehr freundschaftlich, ja liebevoll zu, also ich habe da nur Höhen gesehen, die Musiker haben sich, die haben gegenseitig Nähe gesucht, also vor allem Buckingham, der wie ein Rumpelstilzchen rumhüpft, mal auf seine Ex-Frau zu oder auf Christine McVie und Mick Fleetwood, der kam dann für ein paar Songs mit so einem kleinen Standschlagzeug nach vorne zu den anderen. Also das war schon so familiär, wie man das vor 14.000, 15.000 Menschen sein kann. Erstmals seit, ich glaube, 16 Jahren inzwischen stand auch wieder Christine McVie mit den anderen live auf der Bühne und viele haben sich gerade von ihrer Rückkehr eine ganz große, Magie versprochen. War McVie am Ende Christine McVie der Star des Abends? Nein, aber einfach von ihrem Typ her nicht. Sie ist eher so die Introvertierte. Aber ich muss schon sagen, ich kann mir diese Band, die ich jetzt vorher nie gesehen habe, live nur so vorstellen. Also auch Mick Fleetwood hat das dann mal gesagt zum Publikum, erst mit Christine McVie wird es so very complete, also wird es vollständig. Und also Christine McVie ist da schon vorne am Rand, wird wahrgenommen, singt ja auch, aber die Stars sind schon Buckingham Nicks. Also wobei Nicks so die Diva gibt, die sich wirklich fünfmal, ich habe nachgezählt, fünfmal umgezogen hat während der Show und also auf extrem hohen Absätzen sich da inszeniert. Es gab einen Akustikteil in der Mitte, erst nur Buckingham, Solo mit Gitarre, dann Nicks und dann beide zusammen. Das war sehr knisternd, das lebte von diesem Spannungsfeld. Die spielen dann auch da mit ihren Rollen als Ex-Partnern. Also Christine McVie ist eher die Macherin am Bühnenrand, aber die Stars sind schon eher das Duo Nicks und Buckingham. Und wenn man optisch kaum wahrnimmt, muss man sagen, auch das klischee-mäßig, der Bassist John McVie steht da wie ein Baum rechts außen an seinem Bass, an seiner Bassbox, bewegt sich keinen Meter. Herzlichen Dank. Fabian Elsässer war das über das gestrige einzige Deutschlandkonzert innerhalb der aktuellen Tournee von Fleetwood Mac. Und jetzt haben wir so viel über Christine McVie geredet und gesagt, Stevie Nicks sei eine Diva. Das mag ja sein. Sie ist aber auch eine Frau, die viele Songs für Fleetwood Mac geschrieben hat. Der allererste, den sie geschrieben hat, war Reunion. Und den werden wir jetzt hören. 8:24 Uhr.